die Außensicht. Es hilft kein Hoffen und kein Bangen, zügellos ist mein Verlangen, doch ihr wird eine Grenz gesetzt, die Grenz, die einen Mensch verletzt. Kann nicht mit und auch nicht ohne, wo bist du, mit der sich Leben lohne? Ich schein mich nur im Kreis zu drehen, die Liebe hör ich leicht vergehen. Wie ein welker Blumengroß spür ich, dass du gehen musst. Sieh auf die Uhr, ist es schon Zeit? Wenn du gehst, was war, was bleibt? Oh, wie liebt dich all die schönen Sachen, will mit dir wieder spaßen, springen, lachen, will mit dir auf Reisen gehen, oh, mit dir zusammen auf Gleisen stehen, Gleise, die des Lebens Linien bahnen, schnell wird sich die Welt verzahnen. Komm, lass uns ein langes Leben leben, niemand kann uns Besseres geben. Blütenstaub riechen, Blätter hören, Schnee fühlen, ja, ich sehe, es ist ein Neubeginn. Dennoch muss ich mich beeilen, denn die Zeit schenkt kein Verweilen. Auch tiefe Wunden werden heilen, der Beweis sind diese Zeilen. Eins doch weiß ich, nach eigenem Ermessen, Narben bleiben, bleiben unvergessen.